Sind deine Stimme ist heiser, als du es nie wieder siehst. Die kleinen Stapfen führen mir zum Horizont, das Rufen schon längst ist verloren. Die Tannen es wird wieder so das Eis dich am Boden besitzt.